Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen am Mikrofon, wie immer Susanne Nielsen. Und heute habe ich für Sie einen kleinen Ausflug parat, einen früheren und einen für die Zukunft, denn es geht einmal wieder um Berlin und dahin nehme ich Sie mit, und zwar in die Kleinkunstbühne Bar jeder Vernunft. Und zwar zu den Geschwister Pfistern, die ich schon öfters dort gesehen habe und die jetzt mit einer ganz neuen Show aufwarten, und zwar im November und Dezember 2022. Und diese Show heißt Relaxez-vous, die Geschwister Pfister im Sitzen. Die Geschwister Pfister sind Ursli und Toni Pfister und dazu gehört Fräulein Schneider. In diesem Falle auch mit dem Jo Roloff Quartett. Und zwar ist das eine Musikshow. Sie ist hinreißend komisch, die Show, mitreißend perfekt, und Entertainer sind sie alle vom feinsten und seltensten Format. Sie stehen für Aufputschen, Schlager, aufheulenden Schmalz und augenzwinkernden Charme. Wer ist das? Die Geschwister Pfister natürlich. Die Coverversionen der Pfister sind eine genuine Schöpfung. Die Geschwister Pfister machen uns reich an Überzeugung, dass nichts erfüllender sei als leere Unterhaltung, also Klamauk. Und zwar nicht lustig immer, sondern auf jeden Fall für uns zum Schmunzeln. Nichts wahrer als das falsche Gefühl, wenn mit Inbrunst vorgetragen, so schreibt die NZZ, die von innen kommt, ganz unten, wo am Grund des Gefühlssees die lustvollste Libido lagert. Die Liebe zu sich selbst nämlich, also der Egoismus. Lange nicht war Entertainment so schwerelos und Mundraub so schön. Also, in Bar jeder Vernunft, einem festen Zelt, das heißt, die Decke ist ein Zirkuszelt, also ein kleines Zelt, und die Seiten sind Holz und Rahmen und auch Innenausstattung aus Holz mit schönen Stühlen und Tischen, mit schönen weißgedeckten Tischen natürlich, und dann eben einer Show jeden Abend. Und man kann draußen sitzen im Sommer und sich erstmal ein bisschen Essen einnehmen oder auch mal einen Wein trinken. Und das Gleiche können Sie natürlich drinnen, und im Winter ist es da schön knuffig warm. Hoffen wir dieses Jahr auch. Und wahr ist auch, dass Ihre Parodien, nämlich die der Geschwister Pfister Show, perfekte Imitationen aus dem Land des Lächelns sind in diesem Fall. Kitschige Kostbarkeiten, kunstvoll ziseliert und umgeben von jenem duftenden Flair, aus dem die großen Liebeslegenden gemacht sind. Zusammengehalten von den glänzenden Arrangements des Jo Roloff Trio sind die Geschwister Pfister gewiss die schönste Erfindung, die es seit Showbusiness gibt. Das sagt der Kölner Stadtanzeiger, und der Tagesspiegel sagt, ein guter Schuss Anarchie ist immer mit dabei. Die Kunst der Geschwister Pfister ist eine leise Kunst, doppelbödig und nur scheinbar unschuldsvoll. Die Parodie wird hier geadelt zu einem Traumspiel zwischen Fantasie und Albdruck. Aber Vorsicht, hinter einem süßen Lächeln versteckt sich Vitriol, die Engelszungen sind gespalten, der Heidi-Dialekt ist vergiftet, sagt die Welt. Und auf die Geschwister Pfister ist seit über 30 Jahren Verlass. Sie trotzen dem Zeitgeist und erobern standhaft die kleinen wie die großen Bühnen, singen und springen graziös wie eh und je, würdevoll gealtert und jung im Gemüt. Begleitet von der famosen Jo Roloff Band begeistern sie die Zuschauer im gesamtdeutschsprachigen Raum. Also die Shows sind auf Deutsch, sie sind aber auch wie wir später sehen werden, von einem Engländer, der extra dafür anreist und den Witz auch gut mitbekommt und dies Amüsement sehr schätzt und dann gleich zwei- oder dreimal die gleiche Show sich ansieht. Und die sind ja jedes Mal anders, weil es ja Live-Shows sind. Dieser Herr, mit dem habe ich mich dann unterhalten. Und da ging es um eine andere Show der Geschwister Pfister, nämlich eine frühere in einem Sommer. Und zwar ging es da um Heurigen. Heurigen, die Weinlokale in Österreich und die Tradition der heurigen Lieder. Und da geht es eben um etwas ganz, ganz Spezielles. Und sie nehmen sich anscheinend immer wieder eine Geschichte vor. Das heißt, entweder sie entwickeln sie selber oder sie nehmen sich jemanden, Figuren aus der Vergangenheit, in diesem Falle mit dem Heurigen. Da ist eben eine richtige, ein Duo gemeint, ein Ehemann und Ehefrau, die zusammen alt geworden waren und eben im heurigen Milieu gearbeitet, gesungen haben. Und jetzt, wie gesagt, geht es eben um Entertainment der Geschwister Pfister allgemein und relaxez-vous, die Geschwister Pfister im Sitzen, das kann ja nur sehr komisch werden. Also, da darf man gespannt sein auf diese Show und ich möchte Ihnen von einem Fan einiges sagen lassen, denn besser geht's gar nicht als jemand, den das wirklich so berührt und der immer und immer wieder kommt. Und so, das sind die Fans, die Geschwister Pfister seit Jahren haben. Und sie kommen auch selber und reden mit ihnen. Das heißt, es ist auch ein Kontakt zwischen den Geschwister Pfister, Fräulein Schneider und eben jenem, in diesem Falle dem Jason, der aus England kam, um sich diese Shows anzuschauen. Diese Sendung, die habe ich 2018 aufgenommen. Ich war aber auch schon mit Fräulein Schneider auf dem Sofa gegenüber dem Kanzlerpalais. Und da haben wir am Kanzleramt im Tippi gesessen damals. Und das war eben eine etwas größere Show. Die war also nicht in Bar jeder Vernunft, sondern eben mit etwas größeren Schwesternzelt. Und das Schwesternzelt ist 20 Jahre und die Bar jeder Vernunft inzwischen 30 Jahre alt. Und wir hoffen, dass Sie in Berlin dahin finden, Bar jeder Vernunft, und jetzt mit uns ein bisschen Nostalgie pflegen, nämlich eine Einführung durch Jason zu den Geschwister Pfistern allgemein und deren wunderbaren, fantasievollen Shows. Viel Spaß wünsche ich Ihnen dabei und wir hoffen, dass Sie ein schönes Wochenende haben. Am Mikrofon ist und war Susanne Nielsen, wie auch nächsten Sonntag wieder, immer wieder eine neue Show jede Woche. Und an der Technik ist unser Bill Davidson, der Ihnen auch einen ganz tollen Herbst wünscht. Und jetzt geht es ja in den November hinein und da ist ja schon fast die Feiertagszeit angesagt, in Amerika auf jeden Fall. Da geht es um Truthahn demnächst und in Deutschland wünschen wir uns jetzt schon den Nikolaus. Das geht rapide. Heute habe ich mein erstes Weihnachtslied in einem, in einem Café mit dem grünen Logo. Habe ich das gehört, habe gedacht, das gibt's doch nicht. Es ist November und es ist Anfang November, das geht doch gar nicht. Aber so ist das mit dem Kommerz und auch mit den Feiertagen. Und vielleicht finden Sie in die Geschwister-Schwister-Show, die Relaxez-vous-Show, die geht vom 1. Dezember bis zum 15. Januar. Also Uraufführung oder Voraufführung 30. November und vielleicht finden Sie bis dahin auch bis nach Berlin. Viel Spaß bei der Sendung und bei unserem Interview. Ihre Susanne Nielsen. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. In Berlin kann man sicherlich vom Friedrichstadtpalast bis zur Kleinkunstbühne, vom Musical bis zum einzelnen Liederabend, von der Oper bis zum Kabarett, von Klassik bis Jazz alles erleben, was das Herz begehrt. Wer die Stadt kennt, wird etwas außerhalb des großen Tourismus wählen, etwas mit Herz und Berliner Schnauze. Und dazu gehört immer wieder auch das feste Zelt der Bar jeder Vernunft oder auch das größere Tippi-Zelt. Das in Berlin und das für vor allem Liebhaber der kleinen und etwas größeren Kunst. Kabarettszene. So war es auch für den Engländer, der nicht nur ein großer Fan und Freund ganz besonders der Kleinkunst ist, sondern auch der Fan spezieller Darsteller wie der beiden Männer Tony und Bruce Lee als Bühnennamen, die unter dem Titel Geschwister Pfister seit Jahren ihre Sketche in perfekte Geschichten zaubern, eine sozusagen Rahmenhandlung für Spaß und viel Spiel mit alten und neuen Bewegungen und Traditionen, die sie auf der Bühne ihrem Publikum zeigen und bieten. Ich sah vor einigen Jahren einen solchen Ausschnitt aus ihrem Gesamtwerk, nämlich das der Geschwister Pfister im Krankenhaus damals, also ein Schauplatz, der gewählt wurde für das Programm. Spielplatz und Geschichten drumherum. Immer ist bei Toni und Ursli Pfister auch das Fräulein Schneider dabei. Diesmal allerdings ging es um etwas ganz anderes. Da waren auch die beiden Herren, Toni und Ursli, aber da war eine Wirtin, eine speziell perfekt österreichisch sprechende Schauspielerin und die Wiederauferstehung eines sozusagen österreichischen Paares, die gab es wirklich, und Toni ist Deutsch und Ursli ist Schweizer, also dieses österreichische Paar ließen sie wieder auferstehen und die kamen und stammten aus dem heurigen Milieu, das in Österreich die Weinernte begleitet. Man denkt an Grinzig, an Weinstuben, an Heurigen, den neuen Wein und die besonderen Weinlieder. Ganz wie der deutsche Schlager kennt nun diese Tradition der Musik, die in Weinstuben und besonders in einer Zeit entstanden und weiter zelebriert werden, in der man auch Tracht und Trachtenbrauch noch für ein wichtiges Kulturgut, ein national in Ehren gehaltenes Gut, ehrt. Und doch ist bei den beiden Darstellern immer ein spezieller Dreh. Man weiß immer nicht, wann er kommt und was es ist, aber man lässt sich von den charmanten Dialogen und der Geschichte einfach einwickeln und weiterleiten. Auch ein bisschen Schmäh aus Österreich und der Geschichte, in diesem Falle im frechen Berlin auf der Bühne. Und dann passiert's im zweiten Teil und alles ist anders. Verkehrt sich's ins Gegenteil, ohne das Grundkonzept zu verlassen. Man sagt, wie raffiniert, man schaut zweimal hin, man fragt, wer ist wer, was spielen Toni und Ursli, wenn sie sich in das Ehepaar, das Österreichische, das man da gut kennt, verwandeln. Und mein Gesprächspartner saß mit am Tisch und war hingerissen von diesem Spiel mit Identität und Rollen, Ländern und Kulturen, Traditionen und Travestie. Und so muss man sich auf ein neues Segment der beiden freuen. Diesmal war es eine andere Darstellerin, die Frau Wirtin mit wunderbarem österreichischen Akzent, wie gesagt, der passt perfekt. Und schwärmen wird uns unser britischer Fan stellvertretend für das ganze Publikum, begeistert und jedes Mal. Als wir beide uns nach der Show draußen unterhielten, kamen Toni und Ursli vorbei, sprachen von dem Abend und erhielten unser großes Lob. Aber schon am nächsten Abend, so unser Fan, war für 3 Shows angereist, konnte es diesmal vielleicht nicht klappen. Zu sehr sind die Rollen auf genau diese 3 Darsteller konzentriert. Was ist, wenn einer ausfällt, wenn die Wirtin eine Erkältung hatte oder etwas mit der Stimme sein könnte? Man bangt und hofft, dass man es doch einmal so perfekt erleben kann wie gerade heute. Ich war jedenfalls hochzufrieden und jeder Besuch ist es wert, ob was klar geht oder ob es auch ein paar kleine Hügel zu erklimmen gibt, nämlich nicht immer alles klappt. So, und jetzt darf ich Sie einladen in unser Gespräch nach der Show, die ich mit diesem englischen Fan führte und er mir begeistert von dem erzählt, was er tut, nämlich diese Karrieren mitverfolgen, diese Karrieren begleiten und das schön mit einem guten Essen und Trinken in Bar jeder Vernunft, aber egal wo diese Ursli und Toni Pfister auftreten, da ist dieser Fan mit dabei, wenn er es einrichten kann. So, und jetzt lade ich Sie ein zu unserem Gespräch. Wir sitzen im Kulturspiegel und wir sind in Bar jeder Vernunft in Berlin. Und ich sitze hier mit einem Fan. Jason, Sie sind Engländer? Ich bin Engländer, ja. Und Sie kommen extra nach Berlin, um diese Show mehrmals zu sehen. Das ist ja fantastisch. Und das sind die Geschwisterpfister, aber nicht in ihrer normalen Serie. Das sind jetzt zwei der drei normalen Akteure. Ja, also sie arbeiten manchmal die drei zusammen, manchmal in einer Vorstellung. Sie haben so viele verschiedene Projekte, aber dieses Mal ja die zwei mit Katja Brauneis als Frau Wirtin, das dritte. Und es geht um Heurigen. Heurigen, ja. Heurigen Lieder, das österreichische. Etwas mit Wein, Weinlieder. Ja, es ist ein ich weiß nicht viel davon, aber es ist eine österreichische Tradition von. Ich weiß nicht, wie. Ich habe keine Ahnung. Wein, und im Weingarten wird gesungen. Ja. Und die Wirtin in diesem Fall singt mit. Das ist eigentlich. Die Wirtin singt mit. Und die Wirtin ist, wie du schon gesehen hast, ist etwas mehr als ein Wirtin. Das sehen wir als die Show. Wenn die weiter. Genau. Ja. Also sie schaltet sich auch ein bisschen ein in diese Beziehung. Sie ist ein bisschen die treibende anders. Kraft, aber auch ein bisschen dazwischen. Sie ist etwas anders, ja. Und am Ende, finde ich, ist ihre Rolle die eines Erzählers ein bisschen, ja? Ja, sowieso, aber noch mehr meine ich. Ja. Weil sie auch in der Beziehung eine Rolle spielt. Ja. Und ich würde sagen, wenn diese Idee von anderen Leuten genommen gesehen wird, dann vielleicht würde jemand anders etwas anders damit machen. Dann, ja, vielleicht das erste Teil und der zweite Teil wäre ein bisschen anders. Ähnlich. Aber es sind zwei unterschiedliche Teile, die aber die Geschichte abrunden, nicht? Denn die Geschichte ist im Endeffekt ein Liebesbrief an den Heurigen, glaube ich. Ja, und noch mehr. Ich meine, in meiner Ahnung, ja, es ist nur meine Ahnung, ich glaube, das ist ein Liebesbrief. Ein Liebesbrief? Ein Liebesbrief nach dem Heurigen, ja. Aber auch ein Liebeslied an das Leben und auch an die Liebe. Und auch an diese Beziehung, an Zweierbeziehung. Ja, egal. Ja. Die ist man nicht trennen kann, nicht diese Menschen. Nein. Ich finde, das ist sowieso eine Reise. Und Sie haben gesagt, das hat Sie auch persönlich berührt, weil man selber. Das hat mich sehr berührt. Bewegt gestern Abend und auch heute Abend. Und durch dieses ganze heute, ich könnte das nicht vergessen. Das hat mir sehr im Sinn im Inneren berührt. Ja. Und Sie haben gesagt, diese Geschichte ist aber vor einigen Jahren entstanden, ja? Dieses Entdeckung. Ja, ich weiß nicht genau, aber ich erinnere mich, dass es war vor 2 oder 3 Jahren. Ich war hier in Berlin und Sie haben schon darüber gesprochen, für diese Idee. Ja. Und wenn ich gut erinnere, haben wir auch am YouTube einige gesehen. Von aber diesem mein, Ehepaar. Ich glaube, ja, aber das ist vielleicht eine falsche Erinnerung. Schapak, Hilde Schapak. Und Richard Schapak, ja. Ja. Schapak. Und dieses Ehepaar waren für diese Lieder bekannt? Ja, das weiß ich nicht, in 50er Jahren? Oder ja, also es muss im 20. Jahrhundert gewesen sein. Ja, sicher. Auf jeden Fall, denn irgendwann bringt es uns auch in eine ein bisschen andere Zeit, in eine frühere Zeit, in diesem Stück. Ja, zumindest ist da so ein bisschen ein Anklang. Und was interessant ist dass die Akteure ja auch viele Rollen in dem verkörpern. Also, dass die Rollen nicht 100% klar sind. Und ich finde das gut, weil es eigentlich mehr Personen beinhaltet. Das heißt, es geht nicht nur um dieses Ehepaar, es geht wahrscheinlich auch um viele, die dieses gesungen haben. Ja. Und das bringt auch dieses Stück heraus. Ja. Nicht nur das, auch dass die Wirtin uns vielleicht in eine andere Zeit zurückholt. Ja. In kostümmäßig, ja? In ein bisschen eine frühere Zeit. Denn diese Lieder sind ja nicht jetzt entstanden. Auch nicht in den 50er Jahren. Es hat eine lange, lange Tradition, das heurige Lied. Das glaube ich. Aber ich weiß nicht viel davon. Nein. Das ist mein... Ihre erste Introduction. Ihre erste Einführung in dieses Genre. Ja. Ich habe vor einigen Wochen, nicht so als Vorbereitung, aber für meine Vergnügen, ich habe ein CD von heute Abend Lieder gekauft und das hat mir sehr, sehr gefallen. Dann habe ich auch ein Doppel-CD von Peter Alexander, Wiener Lieder und auch Heugen Lieder. Ja, es ist ein Genre von Musik, das ich nie vorher gekannt hatte. Aber das gefällt mir sehr. Und ich bin sicher, dass als ich am Montag zu Hause komme, werde ich noch mehr kaufen. Ja. Es ist eine Richtung, die man verfolgen kann, aber auch eine, finde ich, die auch zu dem Wein ein bisschen gehört. Also ich glaube, dass man, wenn man bei einem guten Glas Wein sitzt, dass das auch ein bisschen, man ein bisschen sentimental wird und dass diese Lieder auch ein bisschen sentimental sind. Sie sind Schunkellieder, die Leute haben ein bisschen hin und her geschunkelt. Und das ist sehr typisch für Weinlieder, weil der Wein ja auch einiges bewirkt. Genau. Und ich für mich selbst, als ich ganz jung war, als ich 13 Jahre alt war, vielleicht hatten wir, ich weiß nicht warum, aber hatten wir zu Hause ein Schallplatte von German Beer Drinking Songs. Ich habe Deutsch in der Schule gelernt und das habe ich, diese Lieder, die hatten mir sehr gefallen. Und dann auch beim Das ist eine lange Geschichte, aber ich habe auch in Deutschland gewohnt, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Limburg an der Lahn. Und wir haben oft im Abend gesungen. Ja. Und dann war ich auch bei der Kirmes. Singen hat mir immer gefallen, und deutsche Lieder, Volkslieder. Volkslieder ist eine große Tradition. Im Englischen nicht so sehr. In Amerika gibt es eine andere Art von Tradition. Oh, es gibt viele englische Volkslieder. Britische, schottische, irlandische. Weniger. Da gibt es dieses American Songbook. Das ist anders. Es geht zwar auf Musicals zurück und so etwas, aber es hat nicht diese Tradition der Folklore, die in den deutschen, in dem österreichischen, anderen Volksliedern sind. Denn es gibt, wenn Sie nach Rumänien gehen, Sie werden das Gleiche finden. Es gibt viele Länder, wo einfach diese Singtradition weitergeführt wird. Aber wie ist das mit England? Wird da auch gesungen beim Bier, beim Wein? Nein. Nein, ich glaube nicht. Und auch nicht sentimentale Lieder kenne ich nicht aus England, oder doch? Viel alte Lieder, viel Volkslieder. Ja. Und wann werden die rausgeholt? Weihnachten? Nein, Weihnachten ist für Weihnachtslieder. also Folk in Folk Clubs zum Beispiel. Aber es hat eine andere Tradition. Also es ist nicht, dass sie jetzt sich zum Wein zusammensetzen und jetzt englische Lieder singen, ja? Nur mit Freunden, die auch wie ich singen. Gerne singen. Ja. Und sehen Sie, ich glaube, das ist ein bisschen verbreiteter, dieses Heulen. Des Heurigen, des im Biergarten sitzen, im Weingarten sitzen, zusammenhängt. Genau. Und das geht über Generationen und es hat eben mit der Tat zu tun. Nicht so, dass man sagt, okay, ich hole jetzt ein Liederbuch raus und jetzt singen wir mal. Aber ich finde, in Amsterdam habe ich eine Freundin, wenn wir zusammenkommen, dann singen wir Lieder von vielen Ländern. Ja. Zu Hause gibt es auch ein Spanisch, und wir singen, aber das ist das. Wir sehen uns selten, aber als ich nach Deutschland komme, besonders in diesem kleinen Dorf, für einen Geburtstag oder eine Hochzeit oder etwas anderes für die Kirmes, oft verbringen wir den Tag beim Kaffee trinken, Wein, Bier trinken, so etwas und sowieso singen. Und das gefällt mir. Aber bei uns zu Hause. Ja, nicht so viel. Muss man eine FV machen. Yeah. Da muss man also etwas sich rausholen und sagen, jetzt machen wir das. Oder sie gehen in den Gesangsverein und da passiert es dann. Denn es gibt ja auch einen typisch deutschen Gesangsverein zum Beispiel. Und das ist auch eine Tradition, eine Männertradition oft. Es gab Männergesangsvereine. Und ich glaube, das ist auch weiterhin so. Also, aber es gab Sängerbunde, das war so sehr wirklich patriotisch, Heimatgefühl. Und das ist auch eine andere Art von Tradition. Aber ich glaube, dass Männer und Frauen zusammen beim Heurigen singen, das ist nicht nur eine Männerangelegenheit. Das glaube ich, ja. Ich finde es schön gelöst. Mir gefällt, wie das geendet hat. Und ich hoffe, dass man ohne Erwartungen in so eine Show geht. Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, dass man genau weiß, was da passiert. Genau, das um das gestern Abend für das erste Mal zu sehen, das war ein großes Vergnügen. Ich wusste schon etwas davon, aber nur ein kleines etwas. Und es war erstaunend und berührend und großartig, sehr bewegend. Und ich habe heute auch gesagt, das ist Genie, das ist, I think, in meiner Ahnung. Das könnte etwas anders gewesen sein, nur heutigen Lieder. Aber es ist eine ganze Geschichte darin. Und, das macht ja auch eine gute Vorstellung aus. Dass man nach Hause geht und dass es nicht nur Erinnerungen wachruft, sondern auch Ideen und auch natürlich auch nicht immer nur fröhliche Sachen. Ich glaube, das muss man auch sehen, dass in der Komödie liegt auch immer die Tragödie. Das ist ja auch in solchen Shows, die ein bisschen schräg sind, wo wir natürlich wissen, dass nicht jeder eine Frau ist. Und ich glaube, dass dafür kommen viele nach Berlin, dass sie eine Show sehen wollen, die ein bisschen frech ist, ein bisschen etwas Neues bringt. Dann nach Hause gehen und es ist auch immer ein Publikum, das total gemischt ist. Also es sind Fans, es sind Freunde, aber es sind auch Leute, die sich bewegen lassen und die deshalb hingehen, weil sie wissen, es wird anregend. Und das gefällt mir so. Und dass wir hier unter schönem Himmel sitzen, ohne Regen, an einem Sommerabend. Und das kann man aber auch an einem Winterabend hier in dem Bar jeder von uns machen. Ich bin hier schon. What season? Winter, Sommer, Frühling und the other one, Herbst. Es ist ein kleines Phänomen in Berlin. Ja, ich fühle mich immer hier zufrieden und zu Hause. Ja. Berlin, aber besonders dabei jede Vernunft auch. Und dieses Umgeben von Gebäuden, es ist ein kleines festes Zelt. Und so schön und so interessant dieses Tipi ist, was sehr viel größer ist und auch größere Shows Ostern bringt. Man braucht beides. Und ich finde das immer schön, dass man beides hat. Jason, vielen herzlichen Dank für Ihre Gedanken. Ich entschuldige mich für meinen Täuschen. Nein, absolut nicht. Wichtig ist, dass das, was wir gesagt haben, rüberkommt. Und das kann in jeder Sprache passieren und auch in jeder halben Sprache. Wir sind alles Weltbürger und ich hoffe, dass die Leute in Berlin anreisen und sich das anschauen. Und das spielt bis 1. Juni, meine ich. Juli. Aber es kommt sicher auch mal wieder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Show stirbt. Also und das spielt in Wien, ich bin nicht sicher, ich glaube Oktober für 5 Nächte beim Metropol und dann nachher, also ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe sehr, dass es nochmal, die Premiere war in Oktober hier woanders, also nicht hier. Aber das werden wir sehen. Sie haben so viele verschiedene Projekte. Sie haben Projekte gesagt, auch ein Projekt mit Toskana. Ja, es gibt alles Mögliche, wo Sie... viel Neues für nächstes Jahr. Ja. Dann wollen wir uns mit Ihnen darauf freuen. Und wir sind jetzt im Jahr 2018, müssen wir dazu sagen, denn das kann ja man wiederholen und vielleicht kommt ja das alles auch mal wieder in 10 Jahren und dann müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Vielleicht sind Sie dann wieder dabei. Okay, ganz herzlichen Dank. Bitte. Am Mikrofon war Susanne Nils, hier im Bar Jeder Vernunft in Berlin. Tschüss. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bedanken für das nette Gespräch. Und als ich mich verabschiedete und gutes Gelingen wünschte, dass unser weither angereister Gast, nämlich der aus England stammende Gast und Freund der Geschwister Pfister, der Bühnenkünstler, also an diesem Abend noch in den weiteren Genuss von den beiden nächsten Vorstellungen kommen konnte, denn hierzu war er angereist. Und ich bedanke mich für das interessante Gespräch während der Pausen und im Zelt und weiterhin nach der Show. Denn nach so viel Passion als Fan, dies anderen weiterzugeben, ist auch für Sie und mich hochinteressant. Was mögen wir alle beim nächsten Besuch erleben? Weinlieder gehören in den Herbst, aber schon gibt es wieder Programme für den Winter in Bar Jeder Vernunft und auch im Tippizelt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen im Theater, egal wo, viel, viel Spaß und Vergnügen. Am Mikrofon Ihre Susanne Nielsen, an der Technik wie immer Bill Davidson und wir wünschen Ihnen jetzt ein ganz tolles Wochenende. Tschüss, ciao und auf Wiederhören. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Kino, Kino, Kino. Für Sie gesehen von mir, Susanne Nielsen. Jurassic World Dominion. Ein Actionfilm wie die ersten mit der altbekannten Crew wieder. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum und Sam Neill. Da sind sie wieder. Nette, neue Gesichter, DeWanda Wise und die kleine Isabella Sermon mit schönstem Akzent. Ja, die Dinos haben sich inzwischen längst aus ihren Umzäunungen und bevölkerungsfernen Domizilen bis mitten an den Stadtteich in Park in der Stadtmitte verbreitert. Dort werden die Jungen wie Entchen von Kindern gefüttert, aber die Großen sind einfach, wie die Fernsehreporterin beklagt, schwer im Zaum und von zerstörerischen Taten abzuhalten. Wirklich?